Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Liebe Hörerinnen und Hörer, an diesem letzten Wochenende des Monats werden die Uhren wieder einmal eine Stunde lang angehalten. Mit dem Krimi können wir die Zeit sogar rückwärts laufen lassen, nämlich bis ins Jahr 1952. Damals wurde gerade einmal die 27. von 499 Folgen der Reihe »Es geschah in Berlin« produziert. Herr Z. ist noch nicht Kommissar, sondern Kriminalsekretär und hat den ehrgeizigen Assistenten Lothar zur Seite. Gleich müssen sich die beiden um eine Diebstahlserie kümmern. Passend zu unserer Sendezeit, der Geisterstunde, sind unter den Verdächtigen nicht nur Vertreter der Berliner Halbwelt, sondern auch eine Gestalt aus der Zwischenwelt. Es geschah in Berlin. Eine Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei. Sämtliche vorkommenden Namen sind frei erfunden. Geisterstunde, Emil. Lass den Quatsch, Atze. Was Schiss, was? Denkste. Ach, stell dir doch mal vor, wenn jetzt hier auf dem Friedhof die Gespenster alle sind. Du sollst den Quatsch lassen, Atze. Hast ja doch Schiss, Emil. Was machst du? Sag mal, willst du mal die Kanone wieder einstecken, du Anfänger? Ein Friedhof ist doch keine Schießbude. Oder willst du vielleicht der Bronze von der Steine knallen? Sicher ist sicher. Mensch, untersteh dir und du hast den ersten und letzten Job mit mir gemacht. Nur rede mal nicht so auf, Atze. Ist es nur noch weit bis zu dat Erbbegräbnis? Psst! Ich höre was! Bleib doch mal stehen! Bleib doch mal! Hol nicht schon wieder das Ding raus, Mensch! Was ist denn da vorne? Wo? Na, dat weiß er, was da geht. Atze! Geist! Komm, drin! Du, warte doch mal, Emil! Warte doch mal! Das Gespenst zürmt ja auch schon von selber! Emil, warte doch mal! Guck da doch mal um, das Gespenst. Guck mal, jetzt verliert es so ja sein Hemd. Verdammt, jetzt hat uns ein Wächter aufgespürt. Alles wegen deiner Gebrille. Nur aber los, hopp, über den Zaun, komm, schnell. Plinte, du, das hat uns noch gefehlt. Und du mit deiner Kanone in der Tasche. Wängste, die liegt ja um Friedhof. Du Idiot. Komm, die Straße ist frei. Auf alle Fälle jetzt harmlose Besoffene markieren, du. So ist mir auch. Funkwagen! Jetzt Haltung, Emil! Halt! Augenblick bitte, Polizei! Woher so spät, meine Herren? Wo kommen wir denn her, Atze? Oh, jawohl, Herr Haberfmesser, wir kommen hier. Einfach so daher. Woher hatte ich gefragt? Ihre Ausweise bitte. Können Sie haben, Sie oder weiter? Na, nur mal ein bisschen Tempo, wenn es geht. Bitte, bitte, bitte schön. Danke, danke. Sie wohnen ja in einer ganz anderen Gegend. Wohnen wir, Atze? Weiß ja nicht mehr, wo wir sind. Du weißt ja auch nicht, du. Das kann ja schön werden. Na, dann kommen Sie mal her, mal sehen, ob Sie was bei aber, sich aber haben. Aber nicht doch. Was machen Sie denn, Herr Wachmeister? Nicht doch antasten, ich bin doch kitzelig. Ja, schon gut. Dann kommen Sie auch mal her. Ja. Haben Sie auch nichts bei sich? Waffen oder so? Nee. Na, also schön. Hier Ihre Ausweise. Nur machen Sie mal, dass Sie wegkommen. Nach Hause gehen. Hey. Mensch, du, das ist noch mal gut gegangen. Wie lange, meine Herren, haben Sie noch daran geglaubt, dass alles immer wieder noch mal gut geht? Na ja, zugegeben, an diesem Abend haben Sie noch Schwein, weil nämlich auf der anderen Seite des Friedhofs auch etwas entdeckt wird. Stell, Roland, stell, nach meinem Fuß! Na? Tja, zu spät, Herr Wachmeister. Der Kerl ist auf und davon. Ihr Kollege, der gepfiffen hat, ist hinterher. Wo lang? Hier immer die Straße runter, immer geradeaus. Danke. Und was machen Sie hier? Na, ich bin doch der Wächter von der Holzfirma drüben. Mhm. Ich mache gerade mit meinem Hund die Außenrunde und da schlägt Roland plötzlich an und will hier rüber auf die Friedhofsmauer zu. Ja. Na, und da sehe ich auch schon den Kerl runterspringen. Und wie Roland keine Ruhe gibt, klettert er wieder zurück. Ja. Da kommt aber auch gerade Ihr Kollege von der Streife lang, pfeift auch gleich, klettert selber über der Mauer, Roland hinterher. Mhm. Und dann kommt der Kerl da von vorne am Ende wieder retour über der Mauer. Dann ist er weg. Ja, das war alles. Das ist alles? Keine Spur sonst? Irgendwelche Diebstähle festgestellt? Es hätte der 7. Diebstahl der letzten Zeit auf diesem Friedhof sein können, Zed. Ja. Offenbar ist diesmal aber der Täter gestört worden. Mhm. Die Funkwagenbesatzung hat noch flüchtig in der Nacht das Gelände abgesucht. Ja und? Ein weißes Laken. Was bitte? Tja, ein weißes Laken zwischen den Gräbereien. Das ist die ganze Beute. An Spuren, meine ich. Ja, machst du Witze, Lothar? Oder hast du das Gespenst dazu auch? Was? Nein, nein, ganz ernst, Zed. Die haben einen Laken gefunden und sichergestellt. Ich bin aber dafür, dass wir jetzt bei Tage gleich nochmal den Friedhof genau absuchen. Ja, selbstverständlich. Wenn der Mann, von dem die Rede ist, Diebstahlsabsichten gehabt hat, muss er auch Werkzeug bei sich geführt haben. Na sicher. Ich kann mir nicht denken, dass er damit hin und her geklettert ist. Nee. Also vielleicht findet sich davon noch irgendetwas an. Mhm. Am besten, du nimmst gleich einen Spurensicherer vom Erkennungsdienst mit. Ja. Und das Laken wollen wir uns doch in jedem Falle mal etwas genauer ansehen. Vielleicht haben wir Glück. Wir haben Glück, Z. Guten Tag. Tag, Lothar, da bin ich ja neugierig. Also hier ist das ominöse Laken. Aha. Und dann haben wir auf dem Friedhof noch eine Metallsäge, eine kleine gefunden, zwei größere Feilen und eine kräftige Rohrzange. Mhm. Das lag alles beisammen offenbar abgelegt. Und zwar bei einer größeren Grabstelle ganz in der Nähe von der anderen, bei der zum letzten Mal die Bronzeverzierung abgerissen war. Hm. Na also, so furchtbar erschüttert und überwältigt bin ich von diesem Glück ja nicht gerade, Lothar. Ja, Moment, Moment, nicht so stürmisch, ich bin ja noch nicht fertig. Ja, also was denn noch? Ungefähr 60 Meter von dieser Fundstelle weg, von diesem Werkzeug meine ich, haben wir einen Trommelrevolver gefunden. Aha. Die Sachen hat alle die Spurensicherung und gibt uns schnellstens Bescheid. Hm. Interessant ist dabei aber noch, dass der Revolver nicht etwa in der Laufrichtung des Mannes, der da über die Mauer geflüchtet ist, weggeworfen war, sondern gerade entgegengesetzt. Also mit anderen Worten ist wieder mal alles drinnen. Wir wissen nichts bis jetzt. Ist denn mit dem Laken hier was anzufangen? Boah, das ist noch ganz gut erhalten. Also Lothar, wenn du nicht bemerkt hast, dass ich nervös bin... Natürlich habe ich das gemerkt. Darum gebe ich mir auch die größte Mühe, nett zu sein. An dem Laken hier ist unten ein etwas verwaschener Stempelaufdruck. Ich entziffere das als Prief, Kül, K, D, R, Doktor, La, S. Ha, großartig. Also ganz großartig. Wie heißt das? P-R-I-V, K-L, K, D, R, L, A, S-E. Und das nennst du entziffert. Also für mich ist das ein Silbenrätsel. Das ist doch großartig. Ein Silbenrätsel, das ich gelöst habe. Privatklinik Dr. Larsen. Kann ich gleich mal hinfahren? Also wenn du nur erst weg wärst, vielleicht können die uns irgendwas sagen. Tja, gar nichts ist ein bisschen wenig, Oberschwester. Ihr Chef weiß nichts und schickt mich zum Büro. Das Büro weiß nichts und schickt mich zu Ihnen, weil Sie auch das Inventar verwalten, insbesondere die Wäsche. Und Sie können sich nicht darauf besinnen, dass jemals hier aus der Klinik ein Wäschestück verschwunden sein soll? Oh Gott, verschwinden tut natürlich immer mal etwas, Herr Kriminalassistent. Aber wenn wir entdecken, dass etwas weg ist, dann ist der Dieb meistens auch weg. Hm. Sie sagen meistens, Oberschwester. Und in den anderen Fällen? Ich habe das Gefühl, Sie verheimlichen mir etwas. Für Ihre Jugend sind Sie kein schlechter Menschenkenner. Und was verheimlichen Sie mir, bitte? Das ist ja gerade das, was ich nicht sagen wollte. Na, ist schön. Ich will Ihnen etwas verraten. Wir haben vor 3 Monaten eine Angestellte, eine Stationshilfe entlassen, nachdem sich herausgestellt hatte, dass sie anfing, Wäsche zu stehlen. Aha. 2 Laken konnten wir ihr nachweisen. Na, also uns hat die Entlassung genügt. Wir wollten keine Diebstahlsanzeige. Die Laken waren angeblich nicht mehr in Ihrem Besitz. Dankeschön, Oberschwester. Wollen Sie mir jetzt bitte den Namen und die Adresse der Entlassenen sagen? Nein. Wie bitte? Nein. Es sei denn, Sie versprechen mir, dass diese Frau keinerlei Scherereien durch Sie hat. Aber Oberschwester, dieses Versprechen kann ich Ihnen doch gar nicht geben. Ich weiß doch gar nicht, was dabei rauskommt. Na, also dann möchte ich den Namen für mich behalten. Tja, also ich weiß nicht, stellen Sie sich nun vielleicht vor, dass wir, um ein Vergehen aufzuklären, ein paar Millionen Haushaltungen durchsuchen nach dem 2. Laken, das bei Ihnen gestohlen worden ist? Nur um auf die Spur zu kommen? Auf eine Spur, mit der die Frau selber sonst gar nichts zu tun haben mag? Wie denken Sie sich unsere Arbeit eigentlich? Gott, ich denke mir, dass Sie oft ungerecht sein können. So. Ja, ich meine, dass Sie hinter solchem eigentlich harmlosen Diebstahl, wer weiß, etwas suchen. Dabei will ich nur schweigen, weil ich damals das sichere Gefühl hatte, dass diese Frau aus, tja, wie soll ich das sagen, aus den Rückständen der Not, die wir ja alle kennengelernt haben, eine Dummheit begangen hat, nichts weiter. Das ist ja alles sehr ehrenvoll für Ihre menschliche Einstellung, was Sie da sagen, Oberschwester, aber mich verstehen Sie falsch. Uns interessiert doch gar nicht der kleine Diebstahl. Wir wollen doch nur erfahren, in wessen Hände ein Gegenstand geraten sein kann, der bei der Aufklärung eines anderen Vergehens eine Rolle spielt. Na nun, sagen Sie es doch schon. Sie haben recht. Das habe ich gar nicht überlegt. Ja, die Frau heißt Hilde Sander. Hilde Sander. Und hier ist Ihre Adresse. Aber Sie gehen doch bitte sanft mit ihr um. Herr Zett? Ja, Frau Müller? Der Erkennungsdienst hat vorhin durchgesagt, dass die gut verwertbaren Fingerabdrücke auf dem Trommelrevolver nirgendwo in der Kartei bis jetzt vorkommen. Ja, Postmazza. Und an dem Werkzeug war überhaupt keine Spur zu verwerten. Na also, ein Schritt vorwärts, zwei zurück, der alte Tanz. Tja, und dann ist da eben die vorgeladene Frau Hilde Sander gekommen. Ah so, ja bitte. Wollen Sie bitte mal hereinkommen? Ich? Ja, bitte schön. Ja, bitte. Guten Tag. Guten Tag, Frau Sander. Kommen Sie, nehmen Sie Platz. Wir haben nur ein paar kleine Fragen an Sie. Bitte setzen Sie sich doch. Ja, danke schön. Na, was ist denn? Zittern Sie vielleicht vor mir? Aber nicht doch. Ich will ja nur schnell was wissen. Entsinnen Sie sich noch, da war mal so eine dumme kleine Geschichte mit zwei Bettlaken in Ihrer früheren Stellung. Ach so. Haben Sie die beiden Laken noch? Ja, das heißt, eigentlich habe ich nur noch eins davon zu Hause. Aber das hätte ich nun nicht gedacht, dass die Oberschwester nun doch noch eine Anzeige macht. Nein, das ist ja ganz uninteressant. Ich möchte nur gern wissen, wo das zweite hingekommen ist. Das kann ich Ihnen nicht so genau sagen. Ja, na, nicht? Das ist aber schade. Es wäre mir schon lieber, Sie könnten es, Frau Sander. Was machen Sie eigentlich, seit Sie nicht mehr in der Klinik sind? Och, ich bin jetzt als Sortiererin beschäftigt in, naja, in einer besseren Lumpenhandlung, so Altmetall und so ein Zeugs. Stalmeit Nachfolger heißt die Firma. Stalmeit Nachfolger. Hm. Altmetall, sagen Sie? Ja, und Lumpen, Produktenhandlung, sagt man dazu. Ja, ich verstehe schon. Und da kann das Lagen nicht hingeraten sein? Nee, ausgeschlossen. Na, Sie sagen das so sicher. Ist Ihnen inzwischen eingefallen, wo Sie es hingegeben haben? Ach, Herr Kommissar, das ist so eine diskrete Sache, wissen Sie. Ich hab da einen Freund, der ist... Naja, sagen Sie schon. Naja, ich bleib da manchmal über Nacht und der ist nämlich Wächter. Da hat er in seinen Wachraum eine Pritsche und dafür habe ich das Lagen mitgenommen. Wollen Sie mir bitte den Namen sagen von Ihrem Freund und wo er als Wächter beschäftigt ist? Der Herr heißt Franz Kovin und die Firma... Das ist zu dumm, das kann ich Ihnen gar nicht sagen, wie die heißt. Ich weiß nur, dass das eine Holzfirma ist und zwar ist das... Ah, meinen Sie die am großen Friedhof, ja? Ja, allerdings. Ah, danke schön. Eine Frage noch, Frau Sander. Waren Sie vor 3 Tagen, ich meine vor 3 Nächten, zufällig auch bei Ihrem, bei Herrn, wie war das, Franz Kovin? Ja, ich war diese Woche immer da. Haben Sie in der Nacht, die ich erwähne, etwas bemerkt von einem Zwischenfall, der sich am Friedhof abgespielt haben soll? Nein, ich schlafe ja meist. Ach so, ja. Und Ihr, Herr Kovin hat Ihnen nicht vielleicht am Morgen irgendetwas erzählt? Ja, er hat wohl was gesagt, dass die Polizei da einen Mann verfolgt hätte, wie er mit dem Hund draußen war, aber sonst, nein. Na, ich danke Ihnen schön, Frau Sander. Damit können Sie wieder gehen. Ja. War doch gar nicht so schlimm bei mir. Nee. Frau Müller? Ja? Sofort Lothar, bitte. Ist schon da. Scheint ja ganz mit Temperament geladen. Na, sei still. Wir müssen uns was überlegen. Also hör mal zu. Neulich Nacht flüchtet ein Mann, also offenbar doch mit schlechtem Gewissen, über die Mauer des großen Friedhofs. Wird dabei gesehen von dem Wächter der Holzfirma schräg vis-à-vis, kann aber entkommen. Außer Waffe und Werkzeug mit noch unbekannten Fingerabdrücken finden wir ein Bettlaken zwischen den Gräbereien. Du kannst mir doch folgen, ja? Ich bin weit voraus. Bis dahin hast du die ganze Geschichte von mir. Also, du bist das Frechste, was ich je erlebt habe. Nur hör mal zu. Dieses Laken stammt aus der Wachtstube dieses Holzfirma-Wächters. Ist nicht wahr. Ich denke aus der Klinik Larsen. Hast du auch recht. Aber das ist der Kreislauf der Waren. Von der Klinik in die Hände der ehemals dort angestellten Hilde Sander und von ihr zu ihrem Freund, dem Holzwächter Franz Corvin, der wiederum den Mann beobachtet hat an der Friedhofsmauer, jenen Mann, der vielleicht oder wahrscheinlich dieses Laken auf dem Friedhof zurückgelassen hat. Das Laken, auf dem inzwischen Hilde Sander friedlich in der Wachtstube geschlummert hat. Mal langsam, bitte, mal langsam. Nee, Moment mal. Diese Hilde Sander ist bei Tage bei der Produktenhandlung Stallmeid-Nachfolger beschäftigt. Was denn, Stallmeid? Die Firma, die wir schon ein paar Mal unter der Lupe hatten, wegen Hehlerei-Verdachts nach etlichen Buntmetalldiebstählen? Ja, du bist ein kluges Kind. Doch kluge Kinder sterben früh. Shakespeare, Richard der Dritte, ich weiß. Ja, also lass mal, aber wie reimst du dir das zusammen? Tja, wenn dieser Wächter selber den Flüchtenden entdeckt hat, na, das Laken kann ihm ja auch schon vorher geklaut worden sein. Ach, du meinst der schlummernden Frau Sander unterm Dingsbums weggezogen? Oh, bist du sicher, dass sie geschlummert hat? Na, also nun sei mal ernsthaft, mein Junge. Der Zusammenhang mit der Firma Stallmeid und alles andere drumherum ist doch mindestens bemerkenswert. Oh, natürlich ist er sehr bemerkenswert. Also, den Herrn Nachtwächter mal bei Tage besehen. Ah. Fingerabdrücke nehmen und mit denen des Trommelrevolvers vergleichen. Ebenso für alle Fälle bei dieser Frau. Ja, Junge, also hast du recht, das hätte ich eigentlich gleich machen können. Aber eigentlich ist das ja abwegig. Na, wer weiß, man kann nie wissen. Und wenn das alles nichts einbringt, dann... Dann? Na, aus. Na, danke, so schlau wie ein Mensch bin ich auch. Herr Z. Ja, Frau Müller. Ein Bericht vom zuständigen örtlichen Kriminalkommissariat. Aha. In der vergangenen Nacht Diebstahl einer großen Bronzefigur, eine Aurora darstellend. Prost, jetzt geht mir die Sonne unter. Weiter. Aus dem Vorgarten einer Villa in Dahlem. Die bisherigen Ermittlungen lassen auf gleiche Täter wie bei den letzten 17 Friedhofs- und Vorgärtendiebstählen schließen. Ohne Laken. Der Meldung ist eine genaue Beschreibung der gestohlenen Aurora. Göttin der Morgenröte. Plastik vom Professor Remtsch. Na, was denn? Ich kann den Namen nicht aussprechen, aber ist beigefügt. Und der Geschädigte würde die Kosten einer öffentlichen Bekanntmachung übernehmen, da die wertvolle Figur durch besonderen Hartguss vermutlich schwerer als übliche zu zerteilen wäre und vielleicht unbeschädigt in den Handel kommen könnte. So, naja, das war's. Das ist ja ein ganzer Roman. Also schön, gib's her, Mädchen. Danke. Warum soll das Kosten kosten? Wenn da wirklich was Besonderes am Guss ist, vielleicht ist da auch unsere Chance mit drin. Was meinst du, Lothar? Wir könnten's mal wieder mit einer Rundfunkdurchsage versuchen. Ausgezeichnet. Aber ich darf vielleicht gehen und mir den Herrn Nachtwächter Franz Corvin mal ansehen und ihm beibringen, warum wir gern mal seine Fotografie hätten. Den Abdruck seiner Pfötchen, meine ich. Ja, und ich gehe für alle Fälle mal zu den lieben Stallmeids. Da treffe ich ja wahrscheinlich auch Frau Hilde Sander. Soweit die Nachrichten. Zum Schluss bitten wir um Aufmerksamkeit für eine Durchsage der Kriminalpolizei. In der vergangenen Nacht wurde aus dem Vorgarten einer Villa in Berlin-Dahlem die kostbare Bronzeplastik einer Aurora, Göttin der Morgenröte, gestohlen. Es besteht die Möglichkeit, dass diese Figur, entgegen dem Brauch bei anderen Buntmetalldiebstählen, bei denen die Plastiken zumeist zerschlagen oder zerschnitten werden, im Ganzen irgendwo im Handel angeboten wird. Vor Ankauf wird dringend gewarnt. Wo die Figur Guten Tag, Frau Stallmeid. Sofortige Benachrichtigung. Ah, Sie haben das auch gerade gehört. Wir kennen uns wohl noch. Kriminalsekretär Z. Was ist denn? Sie sind ja so blass heute. Ja, bitte. Guten Tag. Gibt's was Neues? Ich denke, das hätten Sie gerade gehört. Herr Kriminalsekretär, mit dieser Aurora, dieser Figur, habe ich nicht das Geringste zu tun. Ich werde sie sofort zurückholen lassen. Ich wollte schon die Polizei anrufen, wie ich das eben höre. Heute Morgen, wie ich hier auf meinem Platz komme, liegt da so ein Standbild, ich weiß gar nicht woher. Da habe ich es gleich an einen anderen Händler weitergegeben, bloß damit ich es los war. Na, also wenn es so ist, dann hätten wir Ihnen die Figur doch auch abgenommen, Frau Stallmeid. Aber wahrscheinlich haben Sie ja hier etwas für den Abtransport bekommen, wie? 550 West, wenn Sie es doch schon wissen, Herr Kriminalsekretär. Sieh mal an, das ist ja kein schlechter Fuhrlohn, finden Sie nicht auch? Sie verstehen das ganz falsch, das ist doch nicht mein Geld. Das passiert manchmal, dass ein Kunde was ablegt hier auf dem Grundstück, weil wir, meine Leute und ich, noch nicht da sind. Und später kommt er dann und holt das Geld. Das ist eine ganz spaßige Methode. Aber Sie haben ja gar keine Konzession für den Handel mit Buntmetall, nicht wahr? Darum lasse ich Sie auch gleich wieder wegschaffen, bloß damit ich keine Schere rein habe. Ach nee, Und wie heißt der Kollege Händler, zu dem Sie es geschafft haben? Ach, davon habe ich nicht mal eine Ahnung. Sowas machen meine Leute ganz selbstständig. Ach, kann ich diese tüchtigen Selbstständigen vielleicht mal sehen, ja? Ja, selbstverständlich. Ich werde sofort... Ach, entschuldigen Sie einen Augenblick. Bitte, bitte. Stahlwald Nachfolger? Ja, ist das Feuer Stahlwald? Ja, am Apparat. Hier ist Schlumpfmoderer. Passen Sie mal auf, das ist ja wieder eine Unterhörung. Ja, aber hören Sie doch... Wie? Selbstverständlich werde ich die Figur wieder zurück. Wie? Aber natürlich kriegen Sie das Geld wieder. Wie? Ach, geben Sie mir doch mal den Hörer, bitte, ja? Nun, geben Sie schon her. Na, das ist ja alles sehr interessant, was Sie mir da sagen, Herr Schmoderer. Wer ist denn da? Na, wer soll denn schon hier sein, die Kriminalpolizei? Na, warten Sie doch mal. Hallo? Wir wollen uns doch verabreden. Hallo? Hallo? Na denn nicht. Also Ihr Kollege Händler, der Herr Schmoderer, meint, er hätte Ihnen schon oft genug gesagt. Für heiße Sachen hätte er einen Extraplatz. Außerdem nimmt er künftig hin nur zerkleinerte Plastiken. Das hätte er Ihnen auch schon mehr als einmal gesagt, dass er anderes nicht will. Und was sagen Sie nun? Ja. Die Aurora lebt also noch sozusagen. Ganz selbstständig scheinen Ihre Leute doch nicht zu sein, Freund Steinmeier. Kann ich die jetzt wenigstens mal kennenlernen, ja? Ja, das ist der Arthur Mulnick und der Emil Scharnke. Und die Frau Hilde Sander, nicht wahr? Aber die hat ja noch Zeit. Atze, Emil. Aber komm doch mal rein, bitte, ein bisschen Dalli. Was gibt's denn? Dieser Herr hier ist... Ja, Moment, ich stelle mich schon allein vor. Meine Herren, Sie waren so freundlich, heute Morgen zu Herrn Schmoderer eine hübsche Bronzefigur zu schaffen. Eine Aurora, nicht wahr? Na, Sie schauen sich ja so hilflos gegenseitig an. Tja, also Aurora, ich verstehe nicht von Suppenwürfeln oder Seifenpulver. Was eine Aurora, ja. Ja, wofür die Reklame macht, habe ich keine Ahnung. Naja, das ist ja auch nicht so wichtig. Jetzt sagen Sie mir nur, woher hatten Sie die Figur? Die lag doch hier auf dem Platz. Aha, wie kann sie da hingekommen sein? Na, über den Zaun, wie denn sonst? Nachts ist doch der Laden zu. Können Sie sich noch beide erinnern, wo Sie heute Nacht waren? Wieso? Naja, also bitte überlegen Sie sich seelenruhig, bitte, damit uns keine Irrtümer unterlaufen. Außerdem, ich weiß gar nicht, habe ich mich schon vorgestellt, Kriminalsekretär Z. Außerdem hätte ich gern Ihre Fotografie, wie mein Kollege Lothar sagt, den Fingerabdruck. Ich glaube, mein Kollege Lothar macht in diesem Augenblick dasselbe. So, Herr Covin, nun dasselbe nochmal mit der anderen Hand. Kommen Sie, schön hier lang drehen. Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger und den lieben Kleinen. Sehen Sie, das hätten wir schon. Ich weiß ja nicht, was der ganze Zauber soll. Noch nicht schlecht gelaunt werden, Herr Covin. Ich kann mir das ja vorstellen, wenn man die ganze Nacht Wächterdienst gemacht hat und dann wird man schon am Mittag aus dem Bett geholt. Na ja. Aber wir machen das ja alles nur, um Ihnen zu beweisen, dass Sie mit der Sache, der wir nachgehen, nichts zu tun haben. War eigentlich Frau Sander heute Nacht bei Ihnen? Wieso wissen Sie? Na, ich weiß ja eben nicht. Ich wollte es gern von Ihnen hören. Ja, Frau Sander war da. Wieso denn? Als neulich die Sache am Friedhof passierte, da war Frau Sander doch auch da, nicht wahr? Begleitet Frau Sander Sie eigentlich manchmal auf Ihrem Rundgang um Ihre Holzfirma? Ach du liebe Güte, wissen Sie, die ist ja froh, wenn sie mal ein bisschen liegen kann. Auf ihrer eigenen Wäsche sozusagen, nicht wahr? Hm? Na, ich meine das Laken, das sie für ihre Pritsche spendiert hat, Herr Covin. Haben Sie das eigentlich noch in Ihrer Wachtstube? Tja, also, wenn's nicht gerade eine Wäsche ist. Na, das weiß vielleicht Frau Sander genauer. Frau Sander, ich habe Sie mitgenommen ins Präsidium, weil wir uns hier ruhiger unterhalten können. Ich muss nämlich einiges von Ihnen noch genauer wissen. Sie waren, wie wir festgestellt haben, und Sie sagen es ja selbst, heute Nacht auch in der Wachtstube von Herrn Covin. War dort irgendetwas anders als sonst? Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Wirklich nicht? Sie haben doch immer alles in einer gewohnten Weise vorgefunden. Da war die Pritsche, auf der Pritsche war das Laken, das Sie Herrn Covin zur Verfügung gestellt hatten. Darüber wahrscheinlich das Kopfkissen. Ja, das war alles wie immer. Vielleicht war das Laken gerade nicht da. Nein? Wo war es dann bitte? Nur in der Wäsche. Und wer hat es da hingegeben? Frau Sander, Sie haben doch meine Frage verstanden, nicht wahr? Sie verheimlichen mir doch etwas. Habe ich recht? Tag, Z. Tag. Entschuldige bitte, aber es scheint mir wichtig zu sein. Bist du schon weitergekommen? Ach wo. Pass auf, ich habe hier die Auswertung vom Erkennungsdienst. Aha. Fräulein Müller. Ja? Nehmen Sie mal bitte hier Frau Sander ein bisschen zu sich. Ja, Herr Zitt. Bitte kommen Sie mit. Ja. Na, nun schieß los. Also, der Wächter kommt in unserer Fingerabdruckkartei überhaupt nicht vor. Auch die Abdrücke am Trommelrevolver sind nicht von ihm und auch nicht von Frau Sander. Aber sie stammen einwandfrei von einem der Stallmeid-Leute, von diesem Emil Scharnke. Ich hab ihn draußen. Bitte. Kommen Sie doch mal rein, ja? Doch. Und Herr Scharnke, setzen Sie sich. Und machen wir es kurz. Sind Sie bereit zuzugeben, dass Sie an dem Diebstahl der Aurora-Plastik aus dem Dahlemer Vorgarten beteiligt sind? Nee. Waren Sie schon mal auf dem großen Friedhof? Da wäre ich wohl schon gewesen sind, zu einer Beerdigung. Ja, vielleicht zu Ihrer eigenen, was? Und dann sind Sie hinterher da als Gespenst herumgelaufen, wie? Und damit man es Ihnen auch glaubt, hat Frau Hilde Sander Ihnen einen Laken zur Verfügung gestellt. So wie sich der kleine Moritz einen Geist vorstellt. Mensch, das ist doch zum Lachen. Ja, das ist auch zum Lachen, Herr Kriminal. Was Sie für eine Fantasie haben. Ach nee. Und jetzt bestätigen Sie mir nur noch, dass Sie noch niemals einen Revolver in der Hand gehabt haben. So was fasse ich ja nicht an. Also danke, jetzt langt's mir, mein Lieber. Jetzt gebe ich Ihnen Zeit und Gelegenheit zum Nachdenken. Bitte, Lothar. Ja, bitte. Und inzwischen kriege ich noch mal die Sander und dazu den Corvin. Fräulein Müller gleich zum Mitschreiben. Herbeigeholt erscheinen der Wächter Franz Corvin und die Sortiererin Hilde Sander. Gegenstand der Vernehmung bekannt und nochmals zur Wahrheit ermahnt. So, und dabei wollen wir auch bleiben, ja? Frau Sander, wollen Sie jetzt nicht zugeben, dass Sie genau wissen, wo das Laken geblieben ist? Sie haben es Ihrem Arbeitskollegen Emil Scharnke zur Verfügung gestellt. Vielleicht zum Einpacken der Beute, oder? Also ich schwöre Ihnen, dass das nicht so ist. Ja, nun nicht gleich so gewaltig. Wissen Sie von Diebstählen, die der Emil Scharnke begangen hat? Ja. So, davon wissen Sie also. Aber dass Ihr Laken dabei eine geheimnisvolle Rolle spielt, davon wissen Sie nichts. Na? Hilde, sag's doch ruhig. Es hat ja doch keinen Zweck mehr. Du hast ja auch nichts ausgefressen. Also, Herr Kriminalsekretär, die Sache war so. Hilde, das ist Frau Sander, hat bei den Stallmeids immer mitgekriegt, wenn Fräulein Stallmeid mit dem Emil und dem Atze, das ist Arthur Mulnick, eine neue Sache verabredet hat, wo Buntmetall zu holen war. Und wie sie da hört, die übernächste Nacht wollen die beiden auf dem großen Friedhof ein ganz bestimmtes Ding drehen. Sind wir auf die Idee gekommen, ja, das können wir eigentlich vorher schon alleine machen. Das heißt, machen wollt's Hilde. Ich musste ja Wache machen. Frau Sander, stimmt das, was Herr Corvin hier sagt? Ja, ich hatte schon am Abend ein bisschen Werkzeug rübergebracht. Und dann in der Nacht habe ich mal lange Hosen angezogen und eine Joppe von Franz und bin dann rüber. Ja, nun komme ich aber noch mal auf das alberne Laken. Ja, das hatte ich mal zum Einwickeln mitgenommen. Und dann mit einem Mal auf dem Friedhof kriege ich so ein bisschen Bang. Und ja, da bin ich auf die Idee gekommen, hängst du dir das Laken um. Na? Ja, wenn jetzt einer erscheint, denkt er vielleicht, da jeden Gespenst. Ja, das ist ja wohl nicht möglich. Ja, und dann kamen plötzlich zwei und da habe ich selber solchen Schreck gekriegt, dass ich gerannt bin. Am nächsten Tag erst habe ich gehört, dass die beiden vor mir auch gelaufen sind. Das war der Emil und der Atze und ich habe natürlich nichts gesagt, aber gestohlen habe ich nicht, Herr Kommissar, gestohlen nicht. Ja, sehen Sie, Herr Kriminalsekretär. Und der Roland, was mein Hund ist, der muss was gemerkt haben, dass da irgendwas mulmig ist. Der schlägt plötzlich so wild an. Und nun hatte ich doch mit Hilde verabredet, dicke Luft, dann pfeife ich, wissen Sie, so. Ja, aber Mann, Sie können doch hier nicht. Was passiert? Halt, halt. Schon gut, Kollegen. Falscher Alarm. Dankeschön. Vielen Dank. Mann, wie können Sie denn diesen Pfiff gebrauchen? Tja, wenn Sie das mir aus Gewohnheit so rausgerutscht. Aber neulich Nacht hat es nicht so gewirkt. Erst bis der Funkwagen kam und was ich da erzählt habe, das war erfunden. Aber wenigstens war Hilde inzwischen zurück. Damit hätte die Geschichte wenigstens ein spaßiges Ende gefunden. Unsere Nachforschungen erwiesen dann die Richtigkeit der Angaben der Hilde Sander. Frau Sander ist in der Lage, uns die Tipps zu nennen, die in der Firma Stallmeid ausgetauscht wurden. Damit können wir 17 Buntmetalldiebstähle auf Friedhöfen und aus Vorgärten aufklären. Die Beteiligten, also die Händlerin Lotte Stahlmeid, die Arbeiter Arthur Mulnick und Emil Scharnke sowie der Hehler Schmoderer sind gezwungen, unter dem Druck der Beweise Geständnisse abzulegen. Es geschah in Berlin. Verehrte Hörer, das war ein weiterer Fall in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei. Sämtliche vorkommenden Namen waren frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Das Manuskript schrieb Werner Brink, Ton Heinz Opitz, Aufnahmeleitung Günter Bartosch und Günter Körste und Spielleitung Werner Oehlschläger. Diese Folge ist als die 27. unter dem Titel Buntmetalldiebstähle auf Friedhöfen und Vorgärten archiviert. Die Sprecher waren Kurt Weizmann, Günter Vogt, Ottokar Runze, Erich Dunskus, Helga Erlinghagen, Clemens Hasse, Trudel Baumbach, Georgia Lind, Else Eser und Joachim Bolt. Eine Produktion des RIAS Berlin aus dem Jahr 1952.